Endlich, endlich wird mein Ort. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen, wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Joch. Wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Krieg ich in dem Herren Kraft. Da hab ich Adlers Eigenschaft. Da fahr ich auch von dieser Erden im Laufe sondermat zu werden. Oh, geschieh es heute noch. Geschieh es heute noch, oh, geschieh es heute, oh, geschieh es heute noch. Oh, geschieh es heute, heute, geschieh es heute noch. Endlich, endlich wird mein Joch. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen, wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen.